Kundgabe 6596. Empfangen durch Bertha Dodde am 16.07.1956. Geistiger Tiefstand. Auswirkung der ungetilgten Sündenschuld. Die Last der Sünde drückt die Menschheit nieder. Nicht, dass die Menschen körperlich diese Last spüren, sondern ihre Seelen liegen am Boden, was sich äußert in niederer Gesinnung, in gottlosem Lebenswandel, im Unglauben und Welthunger, in völlig materiellem Denken und Streben. Der geistige Tiefstand auf Erden also ist die Auswirkung, das Zeichen der noch ungesühnten Schuld. Er ist die Folge eines Lebens ohne Jesus Christus. Denn die Menschen haben ihre Erlösung noch nicht gefunden und ihre Seelen tragen die ungeheure Last ihrer Sünde noch selbst und werden von ihr niedergedrückt, sodass sie selbst sich nicht erheben können, ohne Hilfe. Also hat der Gegner Gottes noch volle Gewalt über diese Menschen. Und diese äußert sich, indem er sie antreibt, zu Gott widersetzlichem Handeln, indem er ihnen jegliche Erkenntnis vorenthält und stets nur darauf bedacht ist, sie außerhalb göttlicher Ordnung zu halten. Es könnte nicht so viel Elend in der Welt sein, wenn dieser Gegner nicht so viel Unheil anrichten könnte. Doch die Menschen selbst gestatten ihm sein unheilvolles Wirken. Sie sind ihm hörig, denn sie sind noch in der Sünde verstrickt, die sie ihm auslieferte, als sie abfielen von Gott und dessen Gegner folgten. Sie lassen nicht sich befreien von dieser großen Sünde, von dem einen, der die Macht hat, auch ihre Ketten zu lösen, von Jesus Christus, der um dieser großen Sündenschuld willen starb, am Kreuz, der sie getilgt hat für alle, die an ihn glauben und sich unter sein Kreuz stellen. Die Menschen aber glauben nicht an ihn und sind darum unerlöst und also in der Gewalt des Feindes ihrer Seelen. Und dies ist die große geistige Not, in der die gesamte Menschheit sich befindet, bis auf die wenigen, die Jesus Christus gefunden haben und auch durch ihn Erlösung fanden von Sünde und Tod. Die Erde soll dem gefallenen Geistigen zum Ausreifen dienen. Und auf dieser Erde kam Gott selbst in dem Menschen Jesus zur Welt, um den Menschen zu helfen, sich zu befreien von ihren Fesseln. Und alle Menschen könnten sich restlos erlösen, wenn sie nur zu ihm sich wenden möchten, zu Jesus Christus, und ihn als ihren Befreier anerkennen und seine Hilfe erbeten möchten. Doch wenige nur glauben an ihn, an seine Mission und an ihre Erlösung. Sie stecken noch so tief in der Sünde, dass ihr Herr es leicht verhindern kann, dass sie sich um Hilfe an einen anderen wenden, weil er dafür sorgt, dass ihnen das Wissen um diesen Helfer vorenthalten wird. Gott aber in seiner Liebe trägt allen Menschen dieses Wissen zu, und es könnten wahrlich alle davon Gebrauch machen und einen Versuch wagen, aus der Fessel des Gegners freizukommen. Sie könnten vorerst nur wollen, von ihrer Last frei zu werden, die sie niederdrückt. Dann würde ihnen wahrlich schon Hilfe geleistet werden. Stattdessen wird sein Einfluss immer stärker. Denn auch das Wissen um Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, verwerfen die Menschen als Irreführung, ohne sich einmal näher damit zu befassen. Und sie können nicht zwangsweise zum Glauben daran gebracht werden. Sie können aber auch nicht ohne den Glauben an ihn Erlösung finden. Und so ist der geistige Tiefstand zu erklären, der Gott veranlasst, dem Treiben seines Gegners ein Ende zu bereiten. Denn die zutiefst gesunkenen Menschen würden unrettbar verloren gehen, wenn sie nicht dem Gegner entwunden würden und aufs Neue in den Entwicklungsprozess eingegliedert werden, der sie aus der Tiefe wieder emporführt, wenn auch erst in endlos langer Zeit. Die Gnaden des Erlösungswerkes Jesu Christi blieben von den Menschen dieser Zeit unausgenützt. Und darum ist auch ihres Bleibens auf der Erde nicht mehr lange. Und es muss auch dem Treiben des Satans ein Ende gesetzt werden, der es zu verhindern sucht, dass die Menschen zu Jesus Christus finden. Er aber wird die Seelen nicht behalten, wenngleich er glaubt, ewig ihr Herr zu sein. Denn so wie ein bestimmter geistiger Tiefstand der Menschheit zu verzeichnen ist, nimmt sich die Liebe Gottes ihrer an, indem er durch seinen Willen und seine Macht eine neue Erde erstehen lässet und in dieser in gerechter Ordnung wieder das Geistige seinen Aufenthalt nimmt, das als Mensch versagte. Und wieder wird es den Gang der Entwicklung gehen müssen, bis es wieder davor gestellt wird, sich zu Jesus Christus zu bekennen und sich von ihm erlösen zu lassen. Denn nur er kann die Sündenschuld tilgen, die jedes Wesen belastet. Und nur er kann ihm die Freiheit geben und es aus der Knechtschaft des Satans erlösen. Amen.